Guten Abend. Ich heiße Michael Gira und heute Abend spiele ich für ihn drei oder vier Leiten von unserem neuen Swans, Album. Und dann später spiele ich drei oder vier alte Leiten. Und this first song, diese erste Leit, is called The Parasite. Do I sound like a complete imbecile when I speak German?